Es grüßet aus die Nacht. Es grüßet aus die Nacht. Wenn der Mond am Himmel steht, kannst du meine Augen sehen. Denn sie glühen feuerrot in der Nacht, die Reflexion eines dunklen Dämon. Du greifst zum Telefon, doch Verbindung, sie ist schlecht. Wolltest Hilfe holen, bevor Verbindung dann abbricht. Und im Abendlicht erkennst du meine Silhouette, das Geräusch einer Kette, die auf dem Boden schleift. Ich komm dir immer näher und bald ist es dann soweit. Ich pack dich am Genick, zieh dich in die Dunkelheit, in mein Reich der Schatten, wo du dann für immer bleibst. Der Schweiß auf deiner Stirn sammelt sich immer stärker, hohe Zäune wissen nicht, was passiert in meinem Kerker, eingesperrt, häng sie da, festgenagelt an der Wand. Das Blut, sie sich strömt, dieser Anblick ist zu krank. Folter und die Schmerzen, die ich ihn einfach verpasse, wenn der Tod dann einsetzt, lasse ich von meiner Beute ab. Meine Opfer werden schwach. Durch den ganzen Blutverlust, abgetrennte Körperteile, aufgesägte Brust. Sie leiden irgendwann, vom Anfang bis zum Schluss bleibt es für mich ein purer Genuss. Forsaken murder, murder, and death will become. Forsaken murder, murder, bodies turning numb. Forsaken murder, murder, and death will become. Forsaken murder, murder, bodies turning numb. This is my sacrifice, evil spirit in my eyes. No one survives when I'm creeping through the night. This is my sacrifice, evil spirit in my eyes. No one survives when I'm creeping through the night. Die Zeitungen berichten von ungeklärtem Mord. Und Körper werden gefunden in der Nähe von ein Dorf. Verstümmelt und entstellt gehen die Bilder um die Welt. Behörden bleiben ratlos, hoffen, es trifft sie nicht selbst. Der Schrecken steht den Leichen ins Gesicht. Geschrieben auf Haufen, wie sie liegen, übersät mit tausend Fliegen, Maden, die durch Augen kriechen und das Fleisch am Vergammeln. Ahnungslose Menschen müssen Überreste sammeln. Keines meiner Opfer könnte mir einfach entkommen. Arme, Beine amputiert, Glieder abgenommen. Vom Schmerz benommen, hören sie dann auf zu schreien. Mann oder Frau, oder groß oder klein. Keiner kann entkommen aus der Menschenschlachterei. Wenn es die Natur betrifft, fängt keiner an zu weinen. Doch tut man es euch gleich, wird ein neues Level der Empfindlichkeit erreicht. Forsaken murder, murder, death will become. Forsaken murder, murder, bodies turning numb. Forsaken murder, murder, and death will become. Forsaken murder, murder, bodies turning numb. This is my sacrifice, evil spirit in my eyes. No one survives when I'm creeping through the night. This is my sacrifice, evil spirit in my eyes. No one survives when I'm creeping through the night.